Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven. Herzlich willkommen zur dritten und letzten Folge über eine der erfolgreichsten Bands der DDR, Karat. Ich bin Margarete Wohlan. Die Sendung lief 1985 im DDR-Jugendfunk DT64, als die Band bereits seit 10 Jahren bestand und erfolgreich war im In- und Ausland. Ein Thema, das in der Folge heute eine wichtige Rolle spielen wird. Und es gibt einen Song auf Spanisch, bestimmt nicht oft gehört, kreiert für ihre Tour auf Kuba, die bald nach der Sendung anstand. Die dritte Folge beginnt mit Musik, und zwar mit dem Song »Kalter Rauch«, erschienen auf ihrer 5. Langspielplatte, die da hieß »Die 7 Wunder der Welt«. Ich bin verbrannt auf deiner Haut. Du hast die Nacht in Brand gesteckt. Ein Blick nicht für alle Zeit. Ein Wort löst die Explosion. Es läuft mit uns das gleiche Spiel. Um das an dieser Stelle mal aufzunehmen, arbeitet sehr viel im Ausland. Wo wart ihr überall? Tja, in allen sozialistischen Ländern. außer Albanien und in Kuba fahren wir jetzt im Frühjahr. Und in westeuropäischen Ländern, in Dänemark, in den Niederlanden, in Luxemburg, in Frankreich, Österreich und Schweiz, Bundesrepublik und Westberlin. Inwieweit stellt ihr denn eure Musik auf die Bedürfnisse des internationalen Marktes ab? Überhaupt nicht. Wir spielen genau dieselbe Konzert. Die wollen uns ja hören. Die wollen uns ja gerade so hören, wie wir sind. Wir haben uns ja gerade deswegen genommen, weil wir anders sind. Sicherlich wirst du inspiriert. Also wir gehen nicht an irgendwelchen Dingen vorbei, irgendwelchen Musikrichtungen oder Stilrichtungen, die uns gefallen, und wir benutzen die auch. Also wir alle. Ja, zum Beispiel, wenn wir nach Kuba fahren, da haben wir uns vorgenommen, dass wir auch nochmal in unser Repertoire, also ein Stück nehmen, was wir früher schon für die Weltfestspiele in Kuba gemacht hatten. Hast du vergessen, wa? Siehst du, habe ich gewusst. Aya Kemarano. Inwieweit seid ihr denn, und es ist sicherlich unheimlich kompliziert, das einigermaßen aufzuschlüsseln, vom musikalischen her und natürlich vom Text her ebenso, als DDR-Band greifbar und erkennbar. Ich meine, eure großen Erfolge, auch im Ausland, beruhen ja darauf, dass mitunter doch ein, vom Text her rede ich jetzt bloß mal, ein allgemein menschlicher, wenn natürlich nicht schlechter Zug in Erscheinung tritt, der eben überall greifbar ist. Um nicht zuletzt auch vom blauen Planeten zu reden. Ja. Ist das noch, wenn man euch begegnet, also im westlichen Ausland auch, noch verständlich? Ist das eine DDR-Kapelle, die da auf der Bühne steht? Welche Diskussion hattet ihr meinetwegen? Also das sehe ich auf alle Fälle auch so, wie du es gesagt hast. Und erstmal die durchweg humanistischen Texte, selbstverständlich, die hingehen bis zu einer konkreteren Sache, siehe Blauer Planet oder Wie weit fliegt die Taube. Da sind wir schon zu identifizieren als Band aus der DDR. Und das wird auch so von den vielen Veranstaltern, die wir mittlerweile kennen und Mitarbeitern, Managern und Bekannten, die man da hat, wird das auch eigentlich so gesehen und eigentlich immer sehr als angenehm empfunden, weil wir uns da doch ein bisschen absetzen gegenüber anderen Bands. Man könnte das natürlich auch so formulieren, dass ein Text meinetwegen so formuliert wird, dass er fassbar ist, wo immer man wohnt. Sicher, ja. Das ist doch eigentlich das die größte Kunst, eigentlich, wenn du das schaffst. Also meinetwegen, wenn man an einen Titel denkt von den Primanern, Mr. President oder von Berlok, No Bomb, da wird ja ganz klar gesagt, wohin es geht, wer der Kriegstreiber ist und wer sozusagen auf der anderen Seite der Barrikade steht. Das ist ja beim Blauen Planeten nicht der Fall. Das ist von vornherein nichts Negatives, aber man muss zumindest drüber reden können. Naja, wie ist es zu dem Text gekommen? Erzählt einfach mal. Naja, das war eigentlich so, dass die Musik zuerst da war und dass wir ein unheimlich gutes Gefühl hatten und dachten, dass das ist was Tolles. Und da kann auf keinen Fall ein Allerweltstext von Lieschen Müller drauf, sondern da muss wirklich was drauf, was der dem Anspruch der Musik gerecht wird. Ne? Ja. Und da haben wir alle überlegt und Norbert hat auch überlegt und erst waren ein paar andere Versuche da und dann hatte Norbert im Grunde genommen die, was uns alle irgendwie bewegt hat oder was wir alle irgendwie bloß nie aussprechen konnten, hat es dann gefunden. Unsere Erde, dachten, den blauen Planeten und diese politische Situation, in der wir uns damals befunden haben, wo der Bau der Neutronenbombe zugestimmt wurde und da hat uns das eigentlich alle bewegt und der Norbert hat es eigentlich wieder mal gefunden und dufte Worte gefasst und da waren wir dann ganz glücklich, aber es war eine sehr schwere Geburt. War das der internationale Durchbruch von euch? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich war ja über Siebenbrücken eher schon. Auch nicht von den Auflagenhöhen? Das schon. Doch, das ja. Dann ja. Das, ja. ich dir gestern gab, schon das letzte sein. Soll unser Kind, das die Welt noch nicht kennt, alle Zeit umgeboren sein. Uns hilft kein Gott, unsere Welt zu erhalten. Blauen Planeten international eher zufälliger Natur, weil aus der politischen Situation raus das eine Menge Leute bewegt hat, auch im Ausland, und weil die Musik einfach sehr gut ist? Oder hat die Plattenfirma und der Musikverlag, die im westlichen Ausland mit euch arbeiten, gewissenhaft an diesen Dingen gearbeitet? Ich glaube eher, das Erstere trifft zu. Mhm. Ja. Dass das das Thema war, was die Leute am meisten bewegt hat. Es ist genau zum richtigen Zeitpunkt erschienen. Das ist nämlich auch meistens sehr wichtig. Dass die Plattenfirmen da nicht, oder die Plattenfirma nicht allzu sehr arbeiten musste. Und das Lied dann auch, es lief einfach, sagen wir jetzt speziell in der Bundesrepublik, populär zu machen. Die Medien wollten im Gegenteil. Die haben sich ja als Hit, haben sie sich ja jede Stunde ausgeguckt, ja, und das gepowert, und damit waren wir in den Medien, im Fernsehen. Das liegt dort. Wir haben Blauer Planet nur einmal im westlichen Ausland im Fernsehen gemacht, das war in der Schweiz. Sonst nie. Das liegt doch an den einzelnen Redakteuren in den einzelnen Rundfunksendern, also in der Bundesrepublik, die also durchaus ihren eigenen Geschmack dort durchsetzen. Und wenn die eben einen Titel sich ausgucken, der ihnen unheimlich gut gefällt, dann wird da einfach gepowert. Dann spielen die das, ja. Von den einzelnen Sender einsteigen. Welche Erfahrungen habt ihr denn mit den Redakteuren, zum Beispiel, die du gerade ansprichst, gemacht? Hat man euch noch als Exoten der DDR empfunden, die da auch Rockmusik machen, oder war das inzwischen ein anderer Status? Das war mittlerweile, also vielleicht ganz am Anfang noch, aber die Pudis haben uns das alles so Vorarbeit geleistet. Naja, es kam schon mal die eine oder andere Frage dann so zum Schluss. Wo denn nun unser Hauptwohnsitz wäre. Sicher. Und wenn wir dann gesagt haben, dass wir eben hier zu Hause sind und uns recht wohlfühlen, hier groß geworden sind, und dass uns so ein Begriff wie Heimat oder Freunde und Familie was bedeuten, das hat man dann auch akzeptiert. Aber gefragt sind wir schon oft worden danach. Um mal die Frage ins Musikalische noch stärker zu rücken, um beim Internationalen also zu bleiben. Beim Blauen Planeten, bei der LP, hat man ja doch schon etliche Dinge, die sich dann in der moderneren Pop- und Rockmusik entwickelt haben. Es tauchen also bestimmte rhythmische Faktoren auf, die bei Karat vorher nicht vorhanden waren. Ed, wie bist du eigentlich damit verfahren, abgesehen davon, dass du auch einen Titel gesungen hast, weil es sich gerade so ergab? Musste, ja, deine Kollegen haben dich wohl dazu animiert. Aber wie verfährt man mit solchen internationalen Trends, die da auftauchen? Wie man damit verfährt. Interessieren die erstmal überhaupt? Ja, ja. Hört man die? Ja, natürlich. Die hört man und interessiert haben sie mich natürlich sehr. Und wie es der Zufall so wollte, kam gerade zu dieser Platte Norbert Kaiser mit zwei Texten an. Der eine hieß Marionetten und der andere Der Spieler. Also schon fast fertig, so dreiviertel fertig. Also. Na, und ich war eigentlich, also, ich muss sagen, wenn es diese neue Welle damals nicht gegeben hätte, dieses New Wave, hätte ich mich wahrscheinlich für die Zeit damals nicht so getraut, so in Musik umzusetzen. Guck denn das Holz Die Gelegenheit nutzen, um personell auch noch klarzustellen, dass ein paar Jahre dann, wie lange Thomas Naczynski gespielt hat für dich, Ed? Nee, nicht für ihn direkt, sondern wir haben uns abgewechselt. Für und mit. Ja, ja. Mhm. Einmal mit und sonst abgewechselt. Ja. 2,5 Jahre ungefähr. Und dann ist der Thomas gekommen. Ich halte ja sehr viel davon, dass Musiker sich aussuchen können, wo sie spielen. Man verrät ja kein Geheimnis, Thomas, wenn man sagt, dass die Geburt nicht leicht war. Stimmt das? Hast du dir selber erstmal die Entscheidung leicht gemacht, als es darum ging, zu Karat zu gehen? Ja, die Entscheidung, ich meine, es war schon eine schwerwiegende Entscheidung für mich, weil ich ja letztendlich auch in der Band Sternmeißen gespielt habe und auch dort eigentlich die Fahne hochgehalten habe. Ganze 11 Jahre und durch viele stilistische Richtungen gegangen bin, da war das schon gar nicht so einfach, dass man sagt, jetzt brichst du dieses ab und jetzt fängst du was ganz Neues an. Also es ist aber auch eine verständliche menschliche Regung, wenn die Musiker von Sternmeißen zunächst erstmal verdrossen gucken und sagen, das ist eigentlich ein Jammer, dass es geht. Gut, das ist immer so eine Sache. Ich meine, klar, manche, die sind verdrossen gewesen, manche haben gesagt, gut, okay. Na, sag's doch mal, was den Ausschlag gegeben hat. Hat dich die Karatmusik sowieso interessiert? Ja, das sowieso, ja. Das sowieso. Was war Sternmeißen-mäßig nicht so interessant für dich? Ich war eigentlich ein bisschen traurig, dass bei Sternmeißen eigentlich von Anfang an keine konsequente Linie verfolgt wurde. Und dann wurde gesagt, jetzt geht die Zeit der Adaption weg. Also gut, ich stehe heute auch nicht mehr so auf Adaption, aber jetzt machen wir jetzt kommerzielle Titel und so. Also es war überhaupt weder Fisch noch Fleisch irgendwo. Und es war zu der Zeit, wo ich das Angebot bekommen hatte, war ich auch ziemlich unglücklich und habe gedacht, nee, ich wusste dann auch selbst nicht mehr, was ich eigentlich machen sollte, um glaubhaft zu sein oder so. Und dann habe ich natürlich gesagt, jetzt machst du mal das, wo du eigentlich jetzt letztendlich drauf getrimmt warst. Und das fand ich eben gut, dass ich jetzt bei Karat das genau auch machen kann, wo vielleicht meine ehemaligen Kollegen mir einen Vogel gezeigt hätten, hätten gesagt, das ist ja ein Schlager oder so, wie es schon bei vielen Titeln war, wie der eine oder andere, da gab es ja auch eine Hin- und Her-Diskussion, das sollte geerdet werden und was weiß ich alles. Und letztendlich war es ein Erfolg. Und ich halte ja, wie gesagt, sehr viel davon, dass der Musiker letztlich doch die freie Wahl haben sollte, bei wem er spielt. Verstehe andererseits, wenn Martin Schreier heftig Beschwerde führt. Henning, wie würdet ihr in einem solchen Falle reagieren? Beispielsweise, wenn die Pudis kämen und zu Micha Schwanz sagen, spiel doch bei uns Schlagzeug. Sie sind ja gekommen. bist der Ketzer. Ich formuliere meine Fragen doch immer ein bisschen indirekter. Ja, das ist völlig verständlich, dass man die Kollegen, mit denen man zusammenarbeitet und die man, mit denen man gut zusammenarbeitet, dass man die nicht verlieren will. Und demzufolge kann ich den Martin völlig verstehen, dass er darüber nicht völlig begeistert in die Hände geklatscht hat. Aber auf der anderen Seite ist es, wie der Becker schon sagt, nach 11 Jahren auf alle Fälle legitim. Und ich kann nochmal sagen, dass er sich die Entscheidung wirklich nicht leicht gemacht hat. Er hat wirklich lange überlegt, ob es für ihn gut ist, eine Veränderung. Wer hat denn bei der kleinen Affäre bei den Pudis nicht gewollt, Micha? Micha oder Henning? Bitte? Verstehe ich nicht. Als das Angebot der Pudis kam. Ja, das hat doch Micha selbst entschieden. Gott sei Dank ist er bei uns geblieben. Ich hätte es auch nicht gewollt, dass er weg ist. Nee, ich hätte es auch nicht. Also Thomas, die Frage an dich, hat das letztlich nicht auch damit zu tun gehabt, dass die Gruppe Karat einen ökonomisch längeren Hebel hat und auch noch ein paar andere Vorteile geboten hat, die bei Sternmeißen nicht drin waren? Naja, das ist natürlich immer so eine böse Frage und die wird auch immer von Leuten mir angekreidet und du hast es ja nur deswegen gemacht und so. War bei mir nicht das Primäre, sondern klar denkt man irgendwo auch daran, aber das nur deswegen bin ich eigentlich nicht zu Karat gegangen. Hat denn die Gruppe Karat den Übergang meinetwegen zu den Anforderungen der 80er Jahre besser geschafft als Sternmeißen? Naja, was heißt Übergang? In deinem Sinne? Naja, schon, weil irgendwo Karat eine konsequente Linie bis heute verfolgt hat. Und das ist eigentlich das auch ein Geheimrezept. Und bei Stern ging es immer hoch und runter. Und wurde aus vielen Kisten wurde da was gemacht. Und jetzt haben sie ja nun einen Stil gefunden, weil irgendwie jetzt... Man muss natürlich im Sinne der Briefschreiber auch nochmal nachhaken. Du bist ja nun als hauptsächlicher Komponist von Sternmeißen bekannt geworden. Wie ist das nun in deinem Verhältnis zu Ed und den anderen, die bei Karat schreiben? Naja, also zur Zeit ist es so, dass ich eigentlich so eine Art Einstand kompositorisch gegeben habe, indem es jetzt ein Single rauskommt, wo ich 2 Titel gemacht habe. Und ich kann eigentlich bloß dazu sagen, dass ich mich unheimlich gut mit dem Ed verstehe. Und Ed wird nach wie vor der Hauptkomponist bleiben und muss es auch bleiben, weil er ja letztendlich auch diesen Sound geprägt hat. Und ich kann eigentlich, muss sagen, dass ich mich trotzdem wohlfühle. Und man muss ja auch erstmal etwas abwarten und erstmal ein paar Ideen wieder sammeln und sich erstmal ein bisschen auf die neue Frequenz doch etwas einschießen. Es hat ja mit Thomas ein stillschweigendes Übereinkommen gegeben, dass er nicht schreibt. Das war zum einen sein Wunsch sicherlich, oder? Ja. Zum anderen war es auch eure Forderung? Nee, das gar nicht. Wir haben ihn sogar darauf angesprochen. Forderung war es nicht. Dann kann er ruhig auch beisteuern. Und nun der Thomas, was hat er ihm denn gesagt, was die Kompositionsstrecke betrifft? Für mich brauchst du nicht anzugucken. Mhm. Ich wurde da ziemlich mit überrascht. Also ich. Na, ich guck dich trotzdem an. Naja, ich. Naja, man kann, wenn man so einen Mitstreiter hat in der Band, ihm doch nicht das Komponieren verbieten. Das wäre ja. Man könnte. Ja, man könnte, aber das ist weder in unserem. Liegt weder in unserem Interesse und das wäre ja wahrscheinlich auch. Ich glaube, dass wir unser altes Prinzip dabei beibehalten, dass jeder, der einen Titel schreibt, den eben vorlegt, wenn es an der Zeit ist und dass wir immer gemeinsam entscheiden, dass eben die, die wir denken, die besseren sind, genommen werden. Wenn er jetzt ein 2. Weißes Gold schreiben würde, glaube ich bestimmt, dass wir es nicht einspielen würden. Aber da ein Musiker mit Feeling ist, hat er sich jetzt ein Jahr eingeschossen, wie er so schön gesagt hat, und hineingelebt. Hat ja zum großen Teil die Live-Konzerte erstmal auch teilweise ohne Ed bestritten, aber auch zusammengespielt, was immer toll ist. Und hat sich also da in die Sache unheimlich gut eingelebt und auch vom Schreiben her in das Feeling. Und es ist ziemlich karatmäßig. Also Gott, wir können jetzt lieber unsere eigene Arbeit, die noch nicht mal ganz vollendet ist, ein Werturteil abgeben. Das wird sich zeigen, wenn es fertig ist und letztlich die Resonanz, dann wissen wir mehr. Man kann mich hauen. Ich werde nicht schreien, betrügen auch mit Glanz und Schein. Ich kann verlieren, das was mir gehört, mich zwingt keiner auf die Knie. Keiner, auf die Knie. Verbieten das, man lacht und weint. Zerbrechen, was uns einmal vereint. Gewalt und Hass nehm ich in Kauf. Mich zum Keiner auf die Knie. Keiner auf die Knie. Ich möchte wissen, wer meine Freunde sind. Möchte wissen, wer hinter mir und vor mir geht. Ich möchte wissen, wer an meinem Schicksal lebt. Denn mich zwingt keiner auf die Knie. Ein Wort von dir, das mich verletzt, wirf mich nicht um, auch wenn es schmerzt. Ich geb nicht auf und ich sing mein Lied. Mich zu keiner auf die Knie, keiner auf die Knie. Ich möchte wissen, wer meine Freunde sind. Möchte wissen, wer hinter mir und vor mir geht. Ich möchte wissen, wer an meinem Schicksal liegt. Denn ich zwing keiner auf die Knie. Ich zwing keiner auf die Knie. Denn noch zwingt mich keiner auf die Knie. Wenn wir uns die jüngste Langspielplatte von euch anschauen, die 7 Wunder der Welt, dann fällt doch auf, und wir müssen da einfach nur mal von den Positionen in den Wertungssendungen reden, dass es einen gewissen Abfall gegeben hat zum Blauen Planeten. Wie ist das zu erklären? Ist da eine kleine schöpferische Krise? Andere Leute sagen wieder, ja, es wäre eine Steigerung oder es wäre was anderes. Gut, die Meinungen sind da sehr geteilt. Das ist klar, aber ich rede jetzt auch bewusst vom Publikum. Die Hörer der Rundfunkwertungssendung, das sind ja 4 an der Zahl, haben offenbar anders entschieden. Mhm. Also es sprangen keine ersten Plätze raus, sondern 4, 3, 5 und so weiter. Mhm. Ich finde, dass das eigentlich ganz normal ist. Weil genauso, wenn du 3 Lieder schreibst, sind alle 3 Düfte, aber 1 ist immer das Beste. Und du wirst niemals immer... Das wäre, es gibt es eigentlich gar nicht auf der ganzen Welt, dass du immer die Nummer 1 bist, immer wieder Nummer 1. Das wäre völlig unnormal. Und es gibt keine Abonnements. Es gibt es nicht. Es gibt es einfach nicht. Und deswegen müsste die Platte auch überhaupt nicht schlechter sein. Ja? Es kann sein, dass sie bloß zum falschen Zeitpunkt rausgekommen ist. Dass in dem Sinne kein Hit drauf war. Wie wieder Blauer Planet oder wie. Die Besprechungen waren ja, abgesehen von ganz wenigen Ausnahmen, nicht übers Maß freundlich. Die waren ja eigentlich bei keiner freundlich. Das stimmt, ja. Nicht mal bei ich glaube, dass alle Platten Lieder gemacht haben, bis zum letzten sogar. Bis zur Gemeinheit. Wenn das ihr, weißt wenn, du selber am besten. Wenn ihr selber taxieren müsstet, und damit stelle ich eine Frage nochmal, die ich dir schon mal gestellt habe, Herbert. Ich gebe dir auch die gleiche Antwort. Ist das Unternehmen im Aufwind? Fährt es geradeaus? Oder? Aufwind ist gut. Ist gut gesagt, finde ich. Wir sind jetzt in einem Stadion. Wir lassen uns nicht entmutigen, bloß weil eine Platte, wir sind klug genug, dass wir wissen, was ich vorhin gesagt habe. wenn sie wissen und angeschlossen sind. Aber wir sind in einem Stadium, wo wir experimentieren. Der Thomas ist dabei, der Ed schreibt, ich versuche auch was zu schreiben und wir werden sehen, was jetzt rauskommt. Und wir sind also überhaupt nicht, wenn du meinst, entmutigt deswegen, weil die Platte nun nicht der Hit geworden ist, sondern das ist was, wir sehen das als was völlig Normales an. Und außerdem stehen wir hinter der Platte nach wie vor, ich jedenfalls. Wir haben uns bemüht und jeder hat sein Bestes gegeben. Und man darf ja auch nicht ganz vergessen, dass es auch noch ein paar Kollegen in unserem Land gibt, die auch gute Lieder machen können. Und hier in deiner Wohnung befinden wir uns. Während dieses Gesprächs hängen also zwei goldene Langschallplatten. Ja. Ihr seid ja eine international renommierte Band. Kann es nicht sein, dass man auf dem Wege zur jüngsten LP vielleicht ein bisschen in Zeitdruck und auch in den Druck vom Erfolg her gekommen ist, was wir schon vorher mal besprochen hatten? Ja, den Klar. Zeitdruck, den haben wir eigentlich versucht. Immer. Erstens haben wir den immer, ja, aber wir haben ihn trotzdem versucht, weitgehend abzuwenden, indem wir jetzt erstmal eine Single gemacht haben und die LP zum Jahresende machen wollen. Und es ist ja auch eine bekanntermaßen eine gewisse Arbeitsteilung gibt, dass Adam ein paar Freiräume bekommt zum Arbeiten. Und so gesehen wollen wir versuchen, dass wir eben nicht in Zeitdruck kommen, aber wir sind es natürlich trotzdem, weil so viel anliegt. Ich stelle die Frage mal völlig, völlig wertfrei. Habt ihr euch jemals Gedanken darüber gemacht, wie lange ihr zusammenbleiben wollt? Und was eintreten müsste, damit ihr nicht mehr zusammenspielt? Oder ist eure Situation im Moment so, dass man über solche Fragen überhaupt nicht reden braucht? Also über solche Fragen glaube ich eigentlich nicht, dass man darüber reden muss. Wir haben große Pläne. Kannst du uns ein paar verraten? Tja. Technisch uns wollen wir uns vergrößern. Wir haben eins in lichtmäßig haben wir uns vergrößert, wir haben uns, also um von den technischen Bereichen zu sprechen, wir haben uns ein Bühnenbild überlegt, wir haben uns eine neue Lichtkonzeption überlegt. Aber zwei Bläser kommen nicht. Die kommen nicht, auch keine Vierer. Und nicht, noch nicht nur eine, wir haben jetzt genug Synthesizer. Ja. das Wichtigste, wir haben uns auch viele Gedanken gemacht über die neue LP und das Ergebnis ist wissen wir natürlich noch nicht, das kann man auch nicht voraussagen, aber wir sind eigentlich schon... Aber wir reden mal ganz kurz über die neue LP. Vielleicht könnte man das machen, in Andeutung. Das können wir wirklich nicht. Das ist einfach noch nicht reif. Ihr könnt es ja eine Nummer kleiner machen, ihr habt eine Live-LP eine Jubilare-LP aufgenommen, ja, in Halle im Steintor. Mhm. Wann ist die im Handel? Im Mai wurde uns gesagt. Und das flankiert ihr dann auch mit Natur beispielsweise? Ja, ja. Diese Live-Doppel-LP, die ist so ein kleiner Rückblick und ein kleiner Querschnitt. Und wie heißt die denn? Live in Sachsen-Anhalt? Kaffee Sachsen hat davor gefragt. 10 Jahre Karat heißt sie und noch ein Titel steht drauf, auf dem Weg zu euch. Ihr macht jetzt mit Prago Konzert, also der Künstleragentur der GSSR, ein großes Unternehmen. Vielleicht könnt ihr erzählen, was das ist. Ja, das ist ein sehr großes Unternehmen. Das geht fast durch ganz Europa und an der Hälfte dieser Tournee nehmen wir teil. Dieser Zeitraum erstreckt sich vom 18. März bis zum, im Moment ist es bis zum 1. April und geht, sofern uns, wie es uns jetzt mitgeteilt wurde, von Kopenhagen bis nach Rom. Und der Anlass, was vielleicht das Wichtigste ist, ist also die 40 Jahre Befreiung vom Faschismus. Und aus diesem Anlass wurde von Prago Konzert ein, so hoffen wir doch, repräsentatives Programm zusammengestellt mit so namhaften Leuten wie Helena Vondratschkova und einem Orchester Gustav Brom aus Ungarn und also aus fast aus vielen sozialistischen Ländern sind da Interpreten dabei. Und wir spielen einen Block von ca. 20 Minuten. Noch eine Frage aus einem Hörerbrief, die dringend gestellt wurde. Ich zitiere sie mal wörtlich. Wie lästig sind euch Interviews und Journalisten? Nicht weniger und nicht mehr, als sie wahrscheinlich anderen Leuten lästig sind, wenn man überhaupt von lästig sprechen kann. Nehmen wir mal, ich wollte den Satz noch zu Ende führen. Ich habe das schon mal beantwortet. Wir sind eigentlich nur dann ein bisschen, sagen wir mal, abgelaufen oder so, wenn man nach einer unheimlich langen Autofahrt vielleicht gerade aus dem Auto steigt und muss seinen Hotelzettel ausfüllen oder man sitzt am Tisch und hat sich gerade was zu essen bestellt. Aber ansonsten geben wir gerne Autogramme und machen das. Interviews gerne zum Beispiel, weil es ist ja doch irgendwie eine Möglichkeit, sich dann auch noch zu äußern, was man also sprachlich von der Bühne nicht so kann. Die Fans verhalten sich ja meistens sehr, sehr kritisch zu einem Produkt. Und es ist ja auch nichts dagegen zu sagen, dass es Fans von einer Band gibt. Allerdings gibt es auch Leute, die dann also sofort losdonnern. Und darum klären wir die Frage jetzt gleich. Habt ihr den Eindruck, dass wir euch fair behandelt haben? Ja, sicher. Ja. Na klar, auf jeden Fall. Und wir danken euch für das Gespräch. Wir bedanken uns nochmal bei der Ü-Technik, nämlich bei Gunther Wischorek und Wolfgang Heise. Und wir verabschieden uns und wünschen euch für die nächsten 10 Jahre, soweit wird es sicherlich gehen. Mindestens, das muss hier deutlich nochmal gesagt werden. Alles Gute. Also wenn du das willst, dann machen wir es auch. Danke. Ja, wir bedanken uns natürlich auch bei euch. Ja. Also Lutz Bertram und Jürgen Malitzki verabschieden sich von euch. Tschüss. Soweit die dritte und letzte Folge der Sendung zum 10-jährigen Bestehen von Karat, gesendet im März 1985 in der Reihe Trend, Forum populärer Musik bei DT64, dem Jugendprogramm des DDR-Rundfunks. Die Musikredakteure Jürgen Balitzki und Lutz Bertram verabschiedeten sich so nett mit guten Wünschen für mindestens die nächsten 10 Jahre von der Band. Ohne zu ahnen, was in 4, spätestens aber in 5 Jahren in der DDR und mit der DDR so passieren würde. Bei mir im Studio ist mein Kollege Götz Hinze, guter Kenner der DDR-Musikszene und Autor des Rocklexikons der DDR. Hallo Götz. Hallo, schönen Tag. Lieber Götz, wie ging es mit Karat nach 85 weiter? In der dritten Folge, die wir gerade hörten, sagten die beiden Musikredakteure, dass ihre damals jüngste LP, die 7 Wunder der Welt, nicht den Erfolg hatte wie die LPs davor. Aber die Band machte sich keine Sorgen, dass es gut weitergehen wird. Hatte sie recht, zumindest bis zum Mauerfall 1989? Der kommerzielle Abstieg von Bands aus den 70er Jahren in den Mitte 80er Jahre war eigentlich keine Ausnahme. Also Karat war keine Ausnahme, sondern die Akzeptanz von diesen Bands war in den 80er Jahren stark gesunken. Sie konnten weiterhin ihre Platten produzieren, sie hatten ihre Konzerte, aber die Verkäufe gingen sehr stark nach unten. Und bei Karat war es dann in den nächsten Jahren so, die hatten dann ein Jahr später, also 86, ihr 10-jähriges Jubiläum. Und haben da ein Live-Album gemacht und dann noch ein Album 87, die sich aber auch kaum verkauften, die Platten. Und in den letzten beiden Jahren vor der Wende haben eigentlich Karat zum Großteil nur noch Konzerte im Westen gespielt. Weil sie im Westen doch durch den Maffei-Titel oder durch den Karat-Titel über Siebenbrücken, den Maffei ja gecovert hat 1980, da eine große Akzeptanz hatten, eine viel höhere als in der DDR zu diesem Zeitpunkt. Wie ging es dann nach der Wende, nach dem Mauerfall und dann Deutsch-Deutsche Vereinigung, ging es Karat so wie vielen anderen Bands in den ersten Jahren der Wiedervereinigung? Genau. Karat hatte auch in den ersten zwei Jahren relativ wenig Auftritte. Im Westen lief es noch einigermaßen stabil, da konnte man noch spielen, aber in den neuen Bundesländern gab es eigentlich kaum Möglichkeiten zu spielen. Und erst so ab 92, als dann so ein Ost-Revival wieder einsetzte durch Ostrock-Discos und was da alles passierte, kamen auch die Bands aus den 70er Jahren wieder zum Vorschein und hatten wieder Auftrittsmöglichkeiten und konnten wieder mehr in den neuen Bundesländern spielen. Das betrifft also Pudis, Karat, Elektra und so weiter. Ne? Also es lief dann wieder an. Aber Karat konnte immer von dieser Musik leben. Ich wollte gerade fragen, wie ging es denn diese paar Jahre? War das eine Depression? Weißt du, wie es den Bandmitgliedern ging? Haben sie versucht, irgendwie was anderes zu tun oder blieben sie bei der Musik und hatten einfach einen langen Atem? Sie hatten natürlich einen langen Atem. Ich kann jetzt nicht genau sagen, ob die Bandmitglieder irgendwie als Versicherungsvertreter oder als Bockwurstverkäufer gearbeitet haben. Keine Ahnung. Ich weiß aber, dass sie weiter der Band treu geblieben sind und auch ihre Techniker weiter in irgendeiner Form beschäftigt hatten, also Licht- und Tontechniker. Und ab, wie gesagt, 92, 93 spielten sie wieder vermehrt auch Konzerte in den neuen Bundesländern. Und im Westen lief es einigermaßen stabil, auch in der Zeit bis 92. Und wie ist es jetzt, mehr als 30 Jahre nach der Wende, nach dem Mauerfall und der Vereinigung? Wie würdest du ihre Bedeutung einschätzen? Ist sie eine gesamtdeutsche Band geworden? Vielleicht war sie es auch vorher schon in deinen Augen. Oder ist sie doch eher zu einer Wieder-Ost-Band mutiert? Karat, also es war ja so, dass die populärste Band in der DDR die Pudis waren, aber Karat hatte eigentlich einen international oder bezogen, nicht international, sondern bezogen auf Westdeutschland, größeres Standing als die Pudis. Das lag natürlich an diesem, an der Maffei-Cover-Version über Siebenbrücken. Und Karat war eigentlich in der Bundesrepublik in den End-70er, Anfang 80er Jahren populärer als die Pudis, muss man wirklich sagen. Und für mich sind Karat doch schon eine gesamtdeutsche Band, natürlich mit dem Aushängeschild, wir kommen aus dem Osten. Aber eben durch ihren Einfluss auf die bundesdeutsche Popszene Anfang der 80er Jahre mit dieser Coverversion hat sich Karat wirklich zu einer gesamtdeutschen Band gemausert. Kurz nachgefragt, du erwähnst immer die Siebenbrücken, das stimmt, das ist ihr bekanntestes, aber auch der Blaue Planet war ziemlich bekannt. Also so, ich bin ja Wessi sozusagen und ich weiß, dass der Blaue Planet im Westen auch ziemlich gespielt wurde. Andere Titel auch, also König der Welt oder gerade diese früheren Sachen, die End-70er Sachen, die auf dem Album über Siebenbrücken, was ja im Westen Albatros hieß, das Album, als es dann auf den Markt kam, die hatten alle einen großen Bekanntheitsgrad. Und der Blaue Planet, der kam ja ein bisschen später, das war ja zum Thema Friedensbewegung, SS-20, Pershing und so weiter. Der lief im Westen, kann ich jetzt nicht genau sagen, ob er da auch so populär war, wie Sachen, die ich gerade genannt habe. Aber Karat hat dann natürlich durch diese Erfolge mit dem ersten Album natürlich auch im Nachgang populäre Songs im Westen. Zum Schluss habe ich noch eine Frage für all die, die wie ich nicht wissen, wie schwer es war für eine DDR-Band so erfolgreich zu sein. in Ihrem eigenen Land, aber auch im Westen. Also was für Kompromisse mussten die Bandmitglieder eingehen, um zum Beispiel Konzerte zu geben oder Instrumente zu kaufen oder auch ihre Songs mit ihren Inhalten quasi zu singen? Da haben natürlich die beiden Musikredakteure Lutz Bertram und Jürgen Balitzki nicht so wirklich genau nachgefragt. War ja auch DDR-Hörfunk und so weiter. Aber es ist mir immer so ein bisschen im Hinterkopf gewesen, wie schwierig ist das? Kannst du das ein bisschen einschätzen, erläutern? Also mal diese Frage mal ein bisschen zu teilen. Um aufzutreten, braucht man in der DDR natürlich erstmal eine Spielerlaubnis. Man braucht eine Einstufung, das war im Amateurbereich, genauso wie im Profibereich. Wenn man die hatte, hatte man die Möglichkeit, offizielle Konzerte zu machen. Es gab natürlich immer den Underground, den gab es in der DDR, seitdem es Rockmusik und Beatmusik gab, gab es auch Underground, die dann halt in Kirchen spielen, in privaten Clubs, also die illegale sozusagen Auftritte auch hatten. Also Voraussetzung war zum einen Spielerlaubnis, die Einstufung, auf der anderen Seite Instrumente kaufen. Es gab in der DDR natürlich auch Instrumente, also Rockinstrumentarium im weitesten Sinne, was aber nicht sehr von den Musikern geschätzt wurde. Es gab aber auch einen sehr großen Schwarzmarkt, wo also mit Instrumenten, mit Westinstrumenten und West-PA und Technik gehandelt wurde. Und witzigerweise gab es in der einzigen großen Popularmusikzeitschrift der DDR, in der Melodien Rhythmus, gab es eine Rubrik Marktplatz. Und da konnte man, und da standen wirklich dann Westinstrumente von privat zum Verkauf. Also da hat zum Beispiel eine Gibson, eine E-Gitarre, der Klassiker Les Paul, die hatte halt 10.000 Ostmark gekostet. Oder eine Ibanez, die so ein Les Paul-Nachbau war, die hat halt um die 3.000 Ostmark gekostet. Also das gab's schon, das wurde also auch geduldet, weil der Staat halt auch wusste, dass er mit der eigenen Produktion, mit der Qualität der eigenen Musikinstrumente und auch mit der Masse, mit der Quantität nicht den Bedarf decken konnte. Und da wurden diese Geschichten stillschweigend geduldet. Und um ihre Songs spielen zu können, sie konnten natürlich ihre Songs live spielen, wenn sie adäquat der politischen Führung sozusagen entsprachen. Wenn Bands natürlich dann Produktionen von Langspielplatten oder auch im DDR-Rundfunk Titel produzierten, war die Voraussetzung, dass natürlich Deutsch gesungen werden musste, zumindest bis Mitte der 80er Jahre, dann hat sich das ein bisschen aufgeweicht. Und dass diese Titel, nachdem man die Möglichkeit überhaupt hatte, da zu produzieren, das war ja durch die Funktionäre des Rundfunks und von Amiga wurden die Bands ja ausgewählt. Und wenn man überhaupt die Möglichkeit hatte, da zu produzieren, wurden diese Titel einer Kommission vorgestellt, die Texte wurden überprüft, ob sie sozusagen genehm waren, und dementsprechend wurden dann Titel entweder produziert und veröffentlicht oder eben nicht produziert. Soweit Götz Hinze, Autor des Rocklexikons der DDR und mein Kollege bei Deutschlandfunk Kultur über die Band Karat und ihren Weg zum Erfolg, sowohl vor der Wende als auch nach der Wende. Danke für das Gespräch, Götz. Bitteschön, kein Problem. Nächsten Samstag blicken wir zurück auf die Verhängung des Kriegsrechts in Polen vor 40 Jahren. Ich bin Margarete Wohlan, machen Sie es gut.